Ihr hört jetzt 1Live Domian vom letzten Samstag. Bitte heute nicht anrufen. 1Live Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Das ist Jürgen Drews, Sie haben ihn links erkannt. Ein Bett im Kornfeld, die Startnummer 8. Jürgen Drews. Sommerabend, über blühenden Land, schon seit Mittag. Stand ich am Straßenrand bei jedem Wagen, Bürger wegen Frau. Schön, ne? Auf einem Fahrrad kam da ein Mädchen her und sie sagte: Ich bedauere dich sehr, doch ich lachte und sprach: Ich brauch keine weichen Beine. Wie können Sie nach? Und es wird mit nach Hause, wenn ich träume. Ja, ihr Lieben, das war Jürgen Drews in der ZDF-Hitparade, als er zum allerersten Mal ein Bett im Kornfeld gesungen hat. Das war 1976 und jetzt ist er bei mir hier zu Gast und ich begrüße ihn ganz herzlich. Schön, dass du da bist. Sicher. Ja, ich freue mich wirklich sehr und ich begrüße euch auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio am Samstag, heute mit Jürgen Drews. Und wenn ihr gerne mit Jürgen Drews sprechen wollt, hier in der Sendung live, dann ruft an 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Du sagtest gerade, du kannst dich da gar nicht mehr daran erinnern. Ich sag ja warum, weil es stimmt nicht ganz, was du sagst. Es war nicht der erste Auftritt des bei der ZDF-Hitparade in Bezug auf Bett im Kornfeld. Ja. Sondern es muss der zweite oder dritte gewesen sein. An den ersten erinnere ich mich ganz genau. Ach so, ah ja. Weil ich wäre beinahe aus der Sendung geflogen. Warum? Weil ich hatte gewagt, mir nur eine Weste, eine Lederweste anzuziehen, ja, kein Hemd drunter, ja, Jeans und Cowboy Boots. Und da kam so die Stimme aus der Regie, also das geht hier nicht, das sind Berliner gewesen, das geht hier nicht, das müssen sich immer schon Hemde anziehen. Ja. Hab ich gesagt, ich singe das Bett im Kornfeld und möchte das eigentlich textentsprechend auch so rüberbringen. Ja. Ich habe mich dann durchgesetzt und habe dann die Eins gemacht, krieg ich deswegen. An den Auftritt kann ich mich durch Zufall erinnern, weil ich dachte, das ist typisch ZDF-Hitparade. Ich bin ein großer Fan der ZDF-Hitparade und erinnere mich noch an den Regisseur, den Dieter Thomas Heck immer abgesagt hat. Truck Pranz. Truck Pranz. Genau, das war der, der Berliner. Wie kann man Truck mit Vornamen heißen? Ja, das ist der Berliner. Der wollte, nachher hat er mich ins Herz geschlossen gehabt, dann konnte ich dann machen, was ich wollte. Ich habe, ganz kurz, fällt mir gerade so ad hoc ein. Ich habe es ja wirklich, der Thomas Heck hat doch immer auf eine Taste gedrückt und hier ist das Playback. Ja. Es wird live gesungen, alles ist live, was die Interpreten machen. Da habe ich gesagt, das habe ich wörtlich genommen. Ich habe bei einem Titel, der heißt Du schaffst mich, habe ich das Solo selber gespielt, ja, weil ich bin ein Gitarrist. Ja. So, habe meinen Boogie, großer Verstärker, also so ganz schwerer Verstärker, mitgenommen, habe das auf dieses Rondell, wo du da aufgetreten bist, eingestöpselt und habe live das Solo gespielt. Mhm. Da waren die fix und fertig. Das war ich der Einzige, der sie gemacht hat, alles nur nebenbei. Also, diese Sendung beginnt immer mit 5 Einstiegsfragen, so auch heute, und ich bitte dich um eine kurze, kompakte Antwort. Aha. Erste Frage, wenn du im nächsten Leben ein Tier sein müsstest, welches wäre das? Das ist ganz klar, Rauher Dackeline. Okay. Also hast du sogar Geschlecht so dabei, wie du merkst. Zweite Frage, wärst du in bestimmten Fällen für die Todesstrafe? Ja. Ich werde jetzt wird Ramona, meine Frau, sagen, das finde ich aber sehr erstaunlich, weil ich weiß, dass sich dann das Grundgesetz geändert werden müsste, dass wir eigentlich alles ad absurdum führen müssten, was jetzt passiert ist. Könntest du ein Stichwort sagen, in welchen Fällen? Und zwar, wir haben eine 9-jährige Tochter. Wenn es wirklich erwiesen sein sollte, aber hundertprozentig, dass diese Person unsere Tochter oder überhaupt ein Kind umgebracht hat, dann würde ich sagen, das ist nicht mehr lebenswert. Ich möchte das jetzt einfach mal so stehen lassen. Okay, das ist obwohl ich normalerweise sage, ich bin gegen die Todesstrafe, weil wir kommen sonst. Aber ich glaube, dass sehr viele Eltern so empfinden. Ich glaube, das kann man wirklich nachempfinden. Das ist jetzt rein subjektiv, einfach mal so aus dem Bauch geredet. Dritte Frage, was findest du peinlich? Oh Gott, das ist eine Frage. Zu lügen in Dingen, wo man nicht lügen sollte, die sich auch in den, auf den persönlichen Bereich beziehen, weil man meistens doch rauskriegt, wie eigentlich, was eigentlich wirklich, also wenn man wirklich ganz schnell rauskriegen könnte, zum Beispiel in meinem Leben, was ist eigentlich Alter, zum Beispiel im Alter zu lügen, das finde ich peinlich. Ja. Und ich habe lange lügen müssen, ja. Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Das fand ich peinlich. Was bereust du in deinem Leben am meisten? Das ist eine schwere Frage. Ja, dass ich so renitent, also so immer gegen meine Eltern war. Mhm. Das hat auch einen bestimmten Grund, aber das bereue ich am meisten, weil das haben sie nicht verdient gehabt und das versuche ich gerade wieder gut zu machen. Und die letzte Frage, das ist die obligatorische Frage bei meinen Einstiegsfragen, was würdest du Gott fragen? Warum er es nicht geschafft hat, den Menschen ein wenig, wie soll ich sagen, so zu lenken, dass das Böse ein wenig dezimiert werden könnte. Okay, vielen Dank. Ich habe deine Sendung nicht mehr öfter gesehen, sondern ein bisschen für die letzte Frage. Das ist sehr komplex. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis, wenn ihr euch auch gerne mit dem Jürgen unterhalten wollt, dann macht das, ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist auch schon da und der erste Anrufer heißt Reiko und ist 19 Jahre alt. Hallo Reiko. Ja, guten Abend, grüß euch ihr beiden. Ja, deine Frage an den Jürgen. Ja, mich würde mal interessieren, ob der Jürgen in seiner Jugend politisch aktiv war, also ob er gegebenenfalls sogar ein 68er war und ob er auch jetzt noch überhaupt politisch engagiert ist, zum Beispiel wählen geht. Oh, wählen bin ich immer gegangen. Das ist eine gute Frage, weil in der 68er Bewegung hätte ich eigentlich sein können. Hättest du, ja, genau. Hätte ich sein können. Ich war aber immer einer, das bin ich auch in der Musik. In der Musik bin ich Pop. Und Pop holt von überall, das ist so der Schmelztiegel, wo alles reinfällt. Ja. Vom Jazz bis zum Schlager. Ja. Pop. So. Und genauso bin ich auch im Leben gewesen. Ich bin einer der Lemminge gewesen. Lemminge heißt die Leute, die immer irgendeiner Leitfigur nachlaufen. Ja. Warum bin ich das gewesen? Ich bin früher völlig verklemmt, schüchtern gewesen. Ich bin eigentlich nur ein bellender Hund. Das sage ich auch überall. Ich bin nach außen, deswegen auch hier, Totenkopf. Ich wäre früher gern so einer gewesen, so mit so ein Macho-Typ, so ein Pirat gewesen. Ja. Und deswegen habe ich gar nicht gewagt, Farbe zu bekennen. Ich lief immer nur mit. Heute wählst du? Heute war die Frage von Reiko. Darf ich dich fragen? Wen wählst du? Ich habe grün gewählt. Du hast grün gewählt. Ja. Letztes Mal grün gewählt, obwohl ich, das darf ich für kurz ja. noch hinzufügen. Ich habe schwarz gewählt vorher, weil ich das aus der ökonomischen Sicht eigentlich für unseren Staat immer am besten sah. Denn sicherlich ist das einfachste, immer dagegen zu sein. Das wissen wir, dass es die SPD und die Grünen immer waren, so wichtig sie für unser Land sind. Mhm. Aber das ist immer das Einfachste. Sie haben alles, ich habe also schwarz gewählt, dann kam diese ganze Spendengeschichte, Parteispendengeschichte. Und dann habe ich gesagt, diese Vaterfigur, und da ich, wie gesagt, früher so ein verklemmter Typ war und schüchtern war, war dieser monströse Mensch, dieser hochintelligente Mensch, nämlich Herr Dr. Kohl, für mich so eine Leitfigur. Und als das dann kam, bin ich völlig vom Glauben abgefallen. Weil und hast grün gewählt. Eines, nicht nur aus Opposition, sondern weil ich gesagt habe, ich finde diese Mutation vom steinewerfenden Joschka Fischer zum Außenminister, und wie sie überhaupt in der Mitte angekommen sind. Sie sind ja irgendwo auch in der Mitte angekommen. Sie sind ja pragmatisch, haben ja pragmatisch werden müssen. Ja, ja. Das fand ich so erstaunlich, dass ich gesagt habe, ich finde es nicht nur erstaunlich, dass sie da gelandet sind, sondern ich finde es auch gut, dass sie sind, weil die Grünen brauchen. Und deswegen habe ich grün gewählt und habe mich gleich so geoutet, dass ich mich bei halt zu Werbezwecken sogar hingesetzt habe an einen Baum mit meinem Benjo, was ihr mich gebeten habt, auch zu holen. Ja, das und habe irgendein Lied über Joschka Fischer gesungen. Also okay. So, Reiko, das war die Beantwortung deiner Frage, okay? Ja, danke, fand ich sehr ehrlich, muss ich sagen. Ja, ich auch, tschüss. Gut, tschüss. Und es geht gleich weiter mit Volker, und Volker ist 39 Jahre alt. Hallo, Volker. Hallo, grüß euch. Ja, deine Frage. Also, ich war im Jahr 2000, also ich glaube, es war im Jahr 2000 gewesen, im Düsseldorfer Rheinstadion. Und da ist der Jürgen ist aufgetreten und wurde da eigentlich ziemlich von den Zuschauern ausgepfiffen. Ich weiß nicht, ob er sich daran erinnern kann. Sehr gut. Ich wollte halt nur mal wissen, wie er sich da halt so gefühlt hat. Wie heißt du nochmal? Volker Moser. Volker. Ja. Warst du da im Rheinstadion, ne? Ich war im Rheinstadion, ja. Also das war eine Situation, die möchte ich nicht normal mitmachen. Also ich habe mich gefühlt, ich bin zur Salzsäule erstarrt. Und ich habe das erste Mal erlebt, wenn ein ganzes Stadion anfängt zu pfeifen. Also ich weiß, wie sich Fußballer fühlen müssen, wenn sie irgendwas vergeigen. Situation war folgende, darf ich kurz erklären? Ja. Ich bin dort, es war kein Auftritt, sondern sie wollten eigentlich nur zu, vor einem, das war ein Football-Game, ne? Richtig, das war ein Football-Spiel, ja. Bei Rheinfeier, ja. Bei Rheinfeier. Richtig. Supergeil. Die haben mich gebucht und gesagt, wir brauchen irgendeinen, der ein bisschen Party-Song macht. Ja. Und dann habe ich gesagt, mache ich. Und da hatte gerade wieder alles im Griff. Wow. Kennst du das? Ja, irgendwie. So ein bisschen. Wenn du das nicht kennst, ist es auch. Aber es war damals gerade en vogue. Ja. Und ich wusste, das kommt an. Und jetzt haben die aber gesagt, Herr Drews, wir überraschen Sie jetzt, das war nichts geprobt, wir überraschen Sie jetzt, wir haben noch das Bett im Kornfeld vorgeschoben. Mhm. Die haben gesagt, wie vorgeschoben? Ich wollte eigentlich nicht das Bett im Kornfeld, ich wollte nur wieder alles im Griff singen, das ist auch okay, und dann wollte ich gehen. Mhm. Weil ich weiß, wie gefährlich die Stadien sind. Mhm. Und da haben die Folgendes gemacht, sie haben mich reingeschoben mit einem riesen Aufgebot von Mädels, was zwar sehr schön war, als den Superstar auf einem Leiterwagen liegend oder sitzend oder was auch immer und haben das Kornfeld eingespielt. Das fand ich sowas von, sie haben sich ja Mühe gegeben. Ach so, ich fand ohne dass du das vorher wusstest. Ohne dass ich es vorher wusste. Ah, ja. Ich fand das sowas von daneben. Ich dachte, das kann nur in die Hose gehen, weil wenn du da reinkommst als der Superstar, der ich nicht bin, ich sage auch immer, ich bin C-Prominent, ich bin nicht A-Prominent, ich bin C-Prominent. Ja. Weil ich versuche mich einzuordnen und mir nicht irgendwas vorzumachen. Die haben und die auch da fingen die an zu pfeifen. Das habe ich nur durch das. Dann habe ich dann wieder alles im Griff gesungen. Und dann hatten die. Ach so, und so war's. Und dann hatte ich gerade den. Ich bin der König von Mallorca am Start. Das kannte noch keiner. Und habe ich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich spielen die das nicht auch noch ein. Ja. Weil das sollte ich gleich lassen. Du darfst in dem Stadion nicht einen neuen Titel vorspielen. Ja. Und da fing die, so. Und du wärst am liebsten im Erdboden versunken. Ich wäre, wie? Also, eine schlimme Erfahrung, obwohl. Du bist ganz stocksteif. Obwohl du ein altes Zirkustier bist, war es sehr schlimm für dich. Das ist so wie eine ganz komische Droge. Lieber Volker. Ja. Danke für den Anruf. Super, alles klar. Tschüss. Ja, tschüss. Bevor du übergehst, ich habe, das haben die sich sehr gewundert. Ich habe dieses Auspfeifen in diesem Stadion, habe ich in ein Video genommen, nämlich ein König von Mallorca Video. Ja. Weil ich gesagt, das muss ich verarbeiten, das muss ich auch allen Leuten zeigen. Ich habe darüber richtig geredet. Weißt du, was ich kann's am besten verarbeiten. Was ich ganz sympathisch finde, wir haben uns ja gerade schon ein bisschen unterhalten vor der Sendung. Und da habe ich dich gefragt, warum redest du eigentlich so viel? Du redest ja auch viel. Ja. Ne? Man merkt es ja jetzt auch schon. Ja. Ich bin der bellende Hund, ich habe Angst. Ja, da habe ich dich ein ängstlicher Mensch. Ja, da habe ich dich gerade gefragt, hast du jetzt vor so einer kleinen Sendung hier noch Lampenfieber und bist du aufgeregt? Das ist für mich keine kleine Sendung. Naja. Nee. Ist das nicht Wetten, das oder so? Nee, das ist völlig egal. Da wäre ich ja wahrscheinlich nicht ganz so aufgeregt wie hier. Das ist ein anderes Publikum. Und das viele reden ist eine Schutzmaßnahme. Das ist eine Schutzmaßnahme. Und überhaupt, dass ich so Bum, Bum, Bum Musik mache. Ja. Das liegt nur, ich hau den anderen musikalisch schon gleich eine rein, bevor die überhaupt kommt, zu reden. Das heißt, ich darf dich sehr viel unterbrechen. Das hab Publikum, ich dir gesagt. Ja. Und das Publikum soll nicht denken, der ist auch unhöflich, der Domian, sondern der Jürgen Drews findet das durchaus okay. Also darf ich uns ja vorher unterhalten haben. Ich darf den Ball nochmal aufgreifen. Ich habe dem Jürgen Thomian gesagt, bitte tu mir einen Gefallen. Unterbreche mich bei jeder Gelegenheit. Ich bin dir erstens nicht böse, sondern zweitens, ich möchte dich auch reden hören und nicht mich nur selbst lärmen. Aber weißt du, andererseits denke ich mir, du bist so ein alter Showhase. Das müsstest du doch eigentlich so schon im Griff haben. Und, eigentlich müsstest du es im Griff haben. Ich glaube, ich habe das auch ganz gut im Griff. Ja. Dadurch, dass ich ja so viel rede, ich laber manche Leute tot. Ich sage immer, ich bin der Weltmeister, mit vielen Worten nichts zu sagen. Das kann ich sehr, sehr gut. Wenn du jetzt mir irgendein Thema gibst, fange ich einfach an zu labern. Weißt du, wie Stefan Raab macht immer, wenn die zu viel klatschen, macht er immer so. Ja, ich dachte, das auch. Ja, macht das wunderbar. Weißt du, wie viel tausend oder zehntausend Mal du das Kornfeld schon gesungen hast? Nein, ganz wirklich. Ich habe nie nachgezählt. Irre viel, ne? Ja. Ich finde es ja jedes Mal. Und ich finde es ja auch witzig, das zu singen auf Chor im Publikum ist ja wunderbar. Ja, aber da will ich jetzt drauf hinaus. Gibt es da nicht irgendwann, auch jetzt ganz im Ernst, eine Ermüdungserscheinung, dass du denkst irgendwann, ich mag es nicht mehr, ich kann es nicht mehr? Wenn du es mir vorspielst, kriege ich eine Krise. Überhaupt in meinem Haus findest du außer in meinem Archiv spezielle Dinge, keine Musik von mir. Wenn du Ramona fragen würdest, was ich musikalisch in meinem Leben gemacht habe, so kennt sie vielleicht, Ramona ist meine Frau, muss ja nicht jeder wissen. Wissen, glaube ich, alle. Sie kennt höchstens ein Zehntel, wenn überhaupt. Also die Frage war, ein Zwanzigstel. Geht es dir auf die Nerven manchmal, das Kornfeld? Fürchterlich, wenn ich es höre. Auch wenn du selbst singst. Wenn ich selbst singe, macht es mir tierischen Spaß. Wie lange, du wirst bald 60, sagst du, was man dir wirklich nicht ansieht, Kompliment. Und nicht gelüftet? Ich habe mir mal die Masseterknochen abnehmen lassen. Ich wollte kosmetischer Chirurg werden. Das könnte ich gleich noch explizit darstellen, warum. Das war aber im Alter von 24 Jahren. Ja, irre lange her. Masseterknochen, du hast auch so ein bisschen diesen... Ich habe das auch. Ja. Und bei mir waren sie noch extremer, so ein bisschen Carsten Speck-mäßig. Ja. Und ich war immatrikuliert schon. Ja. Christian Albers Universität in Kiel, sage ich nur, damit man weiß, also ich rede nicht über so einen Schwachsinn, Medizin. Aber mein Vater Arzt. Und da habe ich ihm gesagt, pass auf, Papa, ich hasse diese Scheißdinger. Weil wenn ich noch mal älter wäre, dann kommen die irgendwann so aus, irgendwann hebe ich ab. Und ich bin immer gehänselt worden in der Schule von Lehrern. Jetzt fange ich schon wieder an zu schnell zu reden, unterbreche mich lieber. Ich will einfach nur wissen, ob du bist nicht gelüftet worden in den letzten Jahren. Nein, gelüftet bin ich nicht. Aber das habe ich machen lassen. Und das sage ich bloß, weil ich möchte einfach ehrlich sein, dass ich habe nichts gegen kosmetische Chirurgie. Fast 60 Jahre alt, wie lange willst du das noch singen? Ad infinitum. Weißt du, wir sind eine überalternde Republik, nicht nur das. Dank Stefan Raab, dem ich immer wieder nur danken kann, vor dem ich auf Knien lag, als er das machte. Ihr habt das nochmal neu aufgenommen, Stefan Raab, Bürger Lars Dietrich. Wenn die in Kornfeld, in Hornfeld, in Appenzell schon abgeprellt, kriegt es eine Warmfelder Regen oder Jingle Bell. Entschuldigung, ich will hier keine Reklame machen, weil das war Bürger Lars Dietrich. Ja, ja. Und dadurch, ich bin geonkelt worden, nicht nur das. Für mich war das quasi ein Ritterschlag, weil ich kam auf einen Schlag aus diesem Image des verknöcherten, schlageresken, Fuzzis, um das mal mit dem Wort von es lief ja überall. Ja, überall. Ja. Und wenn ich es so produziert hätte, wenn ich es genauso produziert hätte, ich habe Produktion auch in dieser Art, genauso produziert hätte, wie er, Stefan Raab, es produziert hätte, hat, ich wäre, das ist jetzt zwar hypothetisch, was ich sage, aber ich glaube, dass ich damit richtig liege, nie gespielt worden. Das glaube ich auch. Da bin ich auch ganz sicher. Weißt du, ich habe immer so eine Assoziation, Jürgen, ein Bett im Kornfeld und Rex Gildo, Fiesta Mexicana. Mhm. Und Ernie, lass mich fragen jetzt. Ja, und Rex Gildo hat sich, unter anderem auch umgebracht, weil er so fixiert war auf dieses Stück. Was hast du empfunden? Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Da bin ich, gehe ich nicht d'accord mit dir, nein. Was hast du empfunden, als du gehört hast, dass er sich umgebracht hat? Ich kannte Rex und ich wusste, dass dieser Mann Schlagersänger in Disguise war. Das heißt, es war noch eine Zeit, da konnte nicht ein Wovaret sich hinstellen und sagen, ich bin homosexuell, das ist doch gut so. Mhm. Da konnte kein Jürgen Domian sagen, ich bin homophil. Mhm. Ja? Mhm. Das war einfach, da konnte er nicht sagen, ich habe eine Perücke auf. Also meinst du es nicht mehr in diesen Sachen? Der lebte in einer Schale und kam aus dieser nicht mehr raus. Ah, ja. Wenn ich, ich bin der König von Mallorca singe, dann nehme ich mich selbst aufs Korn. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Der König, du bist... Du unterbrichst mich toll. Ich finde geil, wie das war. Der König von Mallorca. Du trittst auf, nicht im Ballermann, sondern im Oberbayern heißt das, ne? Ich sage immer, das darf ich nochmal sagen, weil ich es sehr oft schon Chor und Publikum oder in der Öffentlichkeit gesagt habe, das Oberbayern allein schon vom Namen her ist Programm. Ja. Das ist ja wohl das Ding. Hier, wir haben Fotos da. Da bist du. Es ist ja wohl das Degutanteste, was es gibt. Einen Laden an einer der schönsten Playas, die es auf dieser wunderschönen Insel gibt. Ja, ne, guck, das bist du auch. So, wenn du sowas machst, oder hier, noch ein Foto, der König. Wenn ich den ernst meinen würde, dann kann ich mich wirklich begraben lassen. Das wollte ich jetzt fragen. Was empfindest du, während du das machst? Das ist geil. Das ist Karneval. Das ist Karneval. Du nimmst dich nicht ernst. Um Gottes Willen. Ich rauche nicht. Ich glaube, nur so kann man es auch ertragen, ne? Nein, nicht nur ertragen. Es ist on ne soit qui mal y pense. Oder ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es ganz ungeniert oder was? Es gibt genug Sprichworte diesbezüglich. Gibt es ganz stille Momente, wenn du aus der Show herauskommst und du vielleicht alleine im Hotelzimmer bist oder wo auch immer, dass du dann doch irgendwie so sagst, es kotzt mich doch irgendwie an. Ich habe keinen Bock mehr. Nee. Nie. Ehrlich. Ich bin ehrlich. Ja, ich glaub's ja. Und zwar... Da muss ich ein bisschen ausholen. Unterbreche mich wieder, wenn es zu lang wird. Ja. Ich sagte eben schon eingangs, ich war fürchterlich verklemmt. Aber deswegen, das sagte ich auf deine Kurzfragen hin, ich war sehr renitent, sehr obstinat. Ja. Das heißt, immer kontra die kontra Eltern. Warum? Die haben dich am meisten geliebt. Die waren am schwächsten, das schwächste Glied aller derer, die mit dir zu tun haben. Ja. Warum war ich das? Weil ich so verklemmt war, weil ich die Welt, das Machen Verklemmte und Schüchterne, durch Scheuklappen sehen wollte. Also ist das eine Kompensation? Eine späte Kompensation? Nicht nur späte. Permanente? Vater, ja, permanente. Mein Vater, endlich in deiner Sendung. wenn man dir das Bett im Kornfeld, hypothetisch gefragt, wenn man dir die Bühne wegnehme und das Bett im Kornfeld, was wäre dann? Das wäre nicht schlimm, aber man müsste mir die Bühne geben. Ja, die Bühne, hast du ja gesagt. Man müsste mir die Bühne geben. Ich muss auftreten. So, und wenn nicht, wenn das nicht mehr ginge, was dann? Dann werde ich, ich neige zur Lamoyanz. Das heißt, ach, ich armer Kerl, das heißt, das nennt man Lamoyant. Sich selbst bedauernd. Ich habe in einem Spiegel Ich denke zu viel nach über das Leben. Und würdest du depressiv? Bitte was? Würdest du depressiv? Nein, depressiv bin ich nicht, aber ich neige dazu, halt schon meine Downer zu haben. Ja. Und bring mich dann durch, was macht man dann am besten, wenn man nicht dem Alkohol verfallen ist oder wenn man nicht raucht oder so etwas? Man macht Sport. Ja. Das mache ich gerne. Ja. Oder ich gehe auf die Bühne. Ich muss das kurz noch sagen. Ja. Mein Vater, der Arzt war, hat gemerkt, diesem Sohn ist eigentlich nicht zu helfen. Mhm. Der wird irgendwo abdriften in Drogen oder in Alkohol oder was auch immer, in irgendwelche Exzesse. Mhm. Oder kriminell werden oder was auch immer. Es gibt ja alle Fallbeispiele, du hast genug. Er hat mich auf die Bühne gestoßen, so. Also merkt, ich bin musikalisch. Wo ich da gerade, das Stichwort muss ich aufbauen. Du trinkst selbst kaum Alkohol? Ich trinke ganz selten mal ein Gläschen Wein rot. Das ist ja auch ganz verrückt. Alle Leute denken, der Dresd, der macht ja die Riesenparty und dann lässt er das auch richtig krachen. Das ist nicht so, ne? Du gehst still nach Hause und schleichst dich da auf. Ich habe mit dieser ganzen Szene nur auf der Bühne zu tun. Ich könnte es nicht länger ertragen. Und ich sage noch etwas. Wenn ich Arzt geworden wäre und würde diesen Dresd, den ich da eben gesehen habe, nicht nur so, ich meine, ihr habt das sehr karikiert jetzt. Mhm. Das waren extreme Fotos hier. Naja, natürlich, ja. Wenn ich den sehen würde, wie er sich bewegt und wie er in der Öffentlichkeit sich zeigt. So. Ja, wie würdest du den finden? Ich würde ihn sowas von schrecklich finden. Und deswegen bin ich so bekannt. Ja. Jetzt sag ich dir eines. Ja. Wir müssen telefonieren. Das ist ja, ganz kurz. Aber Leute, die meinetwegen, so wie du, ja, die müssen mich, du musst mich eigentlich total scheiße gefunden haben. Nein. Jugendliche aber. Die sagen, Mensch, der verarscht sich selber und uns auch. Wir wollen doch nur feiern mal eine Stunde. So, die finden das geil. Die meisten jedenfalls. Jetzt ist auch ein junger Mann dran, der heißt Sebastian. Und Sebastian ist 23 Jahre. Hallo Sebastian. Ja, hallo. Ja, deine ich Frage. Ich habe eigentlich zwei Fragen an den Jürgen Dresd. Na los. Ja, ich wollte gerne wissen von Ihnen, wann, wie und wo er sein erstes Mal erlebt hat. Bitte, was habe ich erlebt? Den ersten Sex oder was? Genau. Ja, wann den ersten Sex? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe ja schon erklärt von meinem Leben, dass ich sehr schüchtern bin. Verklemmt? Verklemmt ohne Ernst. Das schätze ich mal mit 25? Nein, ein bisschen früher war es schon, aber ich war passiv. Ja. Deswegen früher. Wie alt warst du? 18. 18 Euro. Und okay. Ja, aber ich war... Man hat dich verführt. Also Frau ja, hat dich verführt. Ich war Oberprimaner, irgendwie sowas muss es gewesen sein. Also endet der Schule, kurz vorm Abi. Mhm. Und bin nochmal zum Schüleraustausch nach Bournemouth. Ja. Und jedenfalls bin ich dort in einem wunderschönen Park in Bournemouth, das ist ein Seebad, ja, in England, im Süden von England. Wunderschöne Sommernacht, blaue Sommernacht in einem Buchenhain von einem französischen Au-pair-Mädchen. Ja. Verführt war. Und es war so, das erste Mal im Leben. Ich glaube, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass... Okay. Ich dachte, ich hatte vor diesem finalen Schritt eine tierische Angst. Ja. Weil deswegen singe ich auch. Ich brauche Sex, mal Sex. Ich habe eine totale Versagensängste gehabt. Aber es ist gut gegangen und es war schön. Herrlich. Sebastian, du hast noch eine Frage, ne? Oder? Ja, das ist eine ziemlich lustige Frage. Und zwar, ob er schon mal im Kornfeld getrieben hat. Ja, das habe ich aus... Ja. Die Kamera, ne? Ja. Die jetzt. Ja. Ich habe es ausprobiert. Und das ist wirklich, das sage ich immer so als Bonmo, wenn, so, um einen Witz zu machen. Der musste halt ordentlich die Insektenspray mitnehmen und dir ein schönes Moskitonetz mitnehmen. Sonst ist es ätzend. Aber es haben wirklich 1976 viele praktiziert. Weil die Geburtenziffer, da gibt es eine Statistik drüber. Da bin ich angerufen worden von irgendeinem bundesrepublikanischen Institut, weiß ich was, die sich bedankt haben, auf sehr humoreske Weise, und sagen, schön, dass wir das Lied gesungen haben, weil wir merken, dass unsere Geburtenziffer, und wir sind ja keine Babyboomer, wie wir wissen, sie ist ein bisschen angestiegen. Könnten Sie noch mehr so Lieder singen? Das ist wirklich wahr. Das ist ja lustig. Lieber Sebastian, danke für den Anruf. Tschüss. Okay. Jo. So, Jürgen. Hier. Wir haben ja schon gesehen, du hast uns dein Banjo mitgebracht. Auf euer Geheiß. Auf unser Geheiß. Ich habe gesagt, ich möchte hier keine Promotion. Nein, das ist auch wirklich okay. Und das Banjo finde ich ein sehr schönes Instrument. Das ist ein amerikanisches Instrument, ne? Oder? Ja, da kommt es eigentlich her. Ja. Und es kommt eigentlich aus dem Hillbilly. Ja. Und ganz kurz, mein Vater hat mich auf die Bühne geschubbt. Und es war irgendwann so, dass ich dann mit 14 schon, hatte mir die Gitarre in die Hand getragen. Warum hat der Vater das eigentlich gemacht? Ja, weil er das wusste. Er wollte mich therapieren. Er hat mich erst in Boxen gerichtet. Ach so. Und dann auf die Bühne, weil er sagt, ich muss diesen Typen... Konfrontationstherapie. Ja. Ich muss meinem Sohn, ich muss ihn öffnen. Ohne Papa Dresd, aber ihr heißt ja gar nicht Dresd, ne? Ihr heißt ja anders. Nee, wir heißen Dresd. Wie heißt Dreves? Yeah. Ich dachte, das wäre gar nicht dein richtiger Name. Nee, ich bin als Butler noch geboren. Eigentlich bin ich so ein halb Blaublinder. Die hatten mal, hießen mal von Butler mit diesem Schreiber. So. Auch zu okay, aber ohne den Papa sitzt ja. Du jetzt nicht hier. Ich würde sehr wahrscheinlich Arzt sein und würde meine Gitarre spielen. So, jetzt holen wir mal das Banjo. Und das, ach ja, und der Abiturient, darf ich mal aufstehen? Das ist ja, selten in deiner Sendung, habe ich gehört, dass einer mal aufsteht. So sehe ich aus, wie ich stehe. Er ist übrigens größer als ich, habe ich gerade gemerkt. Ja, etwas. Weil ich wusste ja nicht, dass du immer sitzt. Ja, ich bin 1,84 und du ja, ich bin 1,80 und sehr wahrscheinlich schon im Alter ein bisschen geschrumpelt. Sehr wahrscheinlich bin ich 1,79 jetzt. Jetzt musst du, ich wünsche mir das ganz einfach. Ja, also, pass auf, das muss ich noch kurz sagen. Ja. Mein Vater hat einfach die Flucht nach vorne ergriffen. Ich habe so Gitarre gespielt und nun war ich mehr so Rock, weil ich ja verklemmt war. Deswegen wollte ich natürlich Heavy Metal machen, ist doch klar. Mhm. Ja, den Macho-Gang wollte ich haben und die Macho-Gitarre. Und ich bin auch Solo-Gitarrist geworden. Aber nun war es so, dass der Banjo-Spieler der Jazzband Abitur gemacht hatte. Und die hatten noch ein oder zwei Jahre vor sich und suchten Banjo-Spieler. Er hat einfach meinen Namen ans schwarze Brett in der Schule oder irgendwie hat er das mitbekommen. Und dann musstest du. Auf einmal war ich konfrontiert. Und dann musste ich zur Audition, das heißt zum Vorspielen. Ja. Konnte überhaupt nicht Banjo spielen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir die beiden letzten Seiten weggenommen. Ja. Und da ich ein sehr schnelles Handgelenk habe, so, jetzt hören wir was. Habe ich mir denn was eingeübt und habe das gespielt. Und dieses Banjo ist übrigens 50 Jahre alt. Das ja. Habe ich schon Secondhand gekauft. Mhm. Und ich war damals 14, 15. Ja? Warte mal. Kann man das überhaupt hören? Ja, man hört ja? Das. Ja. Ist ja laut genug, ja. Ja. Und das musst du jetzt mit Bass. Ja. Ein bisschen. Jetzt mit Bass und Schlagzeug vorstellen. Ein bisschen König von Mallorca. Aha, ja. Ich? Ich soll singen? Ja, in deiner Sinn. Bitte, ja, bitte. Unglaublich. Ich bin der König von Mallorca. Ich sing ein bisschen tiefer. Ich bin der König von Mallorca. Ich bin der Prinz von Arena. Ich hab zwar einen in der Kohle. Doch das ist mir scheißegal. Ich bin der König. Darf man scheißegal sagen? Ja, DDR? Natürlich darf man, ja. Wir sind ganz locker. Oder ein Mensch im Kornfeld. Das hast du gewünscht. Das ist, ich sehe das an deinen Augen. Ein Mensch im Kornfeld. Das ist immer Freude, das ist Sommer. Das muss man eigentlich mit Gitarre spielen. Da muss ich andere Griffe. Das kannst du auf dem Benni spielen. Kannst du eigentlich? Das ist Schale und so weiter. Kannst du eigentlich jetzt spontan, haben wir es nicht abgesprochen. Wenn es nicht geht, ist egal. So ein Weihnachtslied. Wir sind kurz vor Weihnachten. Stille Nacht. Kurz anspielen. Das war jetzt wirklich nicht abgesprochen. Das war, denke, ja, sehr schön. Aber ich wirklich sonst normalerweise. Doch, ich habe ein Weihnachtslied mal gesungen. Jetzt haben wir einen Anrufer. Ich frage mal in der Regie, wenn ich... Kann ich wegstellen? Ah, die Rosi ist hier. Darf ich das wegstellen? Ja, stell's weg. Ja, genau. Rosi? Ja, hallo. Hallo Rosi, 38 Jahre alt bist du. Grüß jawohl. Dich. Deine Frage an den Jürgen. Ja, meine Frage war, ob er das Banjo nicht in die Ecke stellt und mit mir mal einfach ein Bett im Kornfeld singt. Ich höre a cappella? Gerne. Oder einfach so, ja. Also du warst der erste Mann in meinem Leben, der mich wirklich hin und weg und platt gerissen war. Und damals war ich 10 Jahre alt und du hast mich wirklich wahnsinnig gemacht. Ich habe dich über meine, ich hatte über dem Bett so ein Brett mit so einer Leuchtstoffröhre hinten dran, da war das so mit so einem Zug dran zum On- und Ausmachen und da habe ich dich mit der Schallplatte verewigt oben drüber, neben den Bravo-Postern. Leider hat die Platte dann eben eine Delle abgekriegt, weil die Lampe wird ja heiß. Das hatte ich irgendwie in meiner Jugend nicht gemeint. Aber ich, das Bett im Kornfeld, das war einfach... Es und ist ich bin 38, siebenfache Mutter mittlerweile. Wow, Glückwunsch. Und ja. Also das war wohl nicht im Kornfeld alles. Und dein Wunsch war, Rosi, ich habe das gerade akustisch gar nicht verstanden. Das, wie jetzt mein zusammen, Wunsch das war mit ihm einfach diese Zeile, ein Bett im Kornfeld. Ja, ein Bett im Kornfeld. Nur er und ich ja. Für den Rest der Welt. Also, ich für Frieden und Freude. Okay, meine Damen und Herren, Jürgen Drews und Rosi, was ich erhöhe, ein Bett im Kornfeld. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer Freude, das ist Sommer. Und bald ist es so weit. Was? Und was ist schon so weit? Und was nein. Ist schon dabei? Die Grillen singen. Das ist jetzt ein bisschen rapsch. Und es knistert nach Heu, wenn wir träumen. Du bist aufgeregt, ne? Oh, egal. Aber ist doch gut. Wir haben ja sehr gut. Also, liebe Rosi. Ich danke das, dir. Das war ein Traum jetzt von dir, ne? Mit ja, Jürgen natürlich, klar. Auf sieben Kinder hat nur noch das gefehlt, wenn das Leben. Rosi, ganz kurz, wenn du mich, das darf ich jetzt kurz sagen, aber das ist jetzt nicht zur Sendung. Wenn ich mich mal irgendwo sehen soll, das hau mir bitte auf die Schulter, das kann man bei mir machen und sagt, ich bin diejenige, ja, Domian, sieben ja. Kinder, dann weiß ich es wieder. Aus welcher Stadt kommst du? Natürlich, aus Saarbrücken. Aus Saarbrücken. Aus Saarbrücken. Aus Saarbrücken. Wenn du da mal bist, komme ich gerne hin. Mach das. Kongresshalle oder Saalathalle, ich sehe dich. Okay? Alles klar. Tschüss, Rosi. Ich danke dir. Tschüss. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Dito. Fandest du als Jugendlicher Schlager doof? Oh, ich habe Schlager gehasst. Ehrlich? Ja. Ehrlich. Mhm. Und ich muss auch sagen, man darf ja seinen subjektiven Geschmack auch noch äußern. Schlager und Schlager sind himmelweite Unterschiede. Mhm. Es gibt unheimlich gut gemachten, poppigen Schlager. Wenn ich mir alleine vorstelle, dass Matthias Reim ein Schlagersänger sein soll, mhm. Ja, der hat so viel Rockanklänge, das ist schlageresker Pop. Ja, ja, das also, ich auch. Oder rockiger Popschlager, ja, ja. Wenn du so willst. Münchner Freiheit, Schlager. Ja. Mittlerweile habe ich gehört, da fiel mir nun gar nichts mehr ein, dass mittlerweile Pur unter Schlager rangiert. Mhm. Ja, da frage ich dich, schieb den Ball, schieb den Ball, schieb den Ball zurück ins Meer. Weißt du, ich finde die Texte von Campino mal wieder super geil. Wann ja, hast du? Er redet, das muss ich kurz sagen, ja. Er redet von einem Traum, wo er den Wal zurückschiebt und dann Greenpeace-Schiff geht auch noch runter. Super gemacht. Ich habe den Titel zum ersten Mal gehört auf 1 Live. Mhm. Hier darf ich es ja sagen, ist ja keine Korrekt. Da kommt dann der neue Heimsender. Da habe ich zuerst ihn gar nicht erkannt. Da habe ich gedacht, das ist irgendeine neue Gruppe. Der Junge sind aber noch ziemlich unsicher, aber geile Idee. Mhm. Bis ich auf einmal merkte, als er losrührte, das ist Campino. Das ist ein Schlager. Ja, ja, ja. Das ist ein Schlager, der aus ein richtig rockig mit Bratgitarren, wie ich mal sage, und das gehört nicht zu nach in WDR 4, das gehört da auch rein, aber mhm. Nicht nur. Und ich fand nur in WDR 4 statt und deswegen kam ich immer beide mit nach USA ausgewandert. Ja, wann bist du ausgewandert? 1980. Da lief, es nicht mehr gut mit der Karriere in Deutschland. Ach, und wie es lief. Wie es lief, aber du hast keinen Bock mehr. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Und was hast du in den USA gemacht? Ich bin einfach mal über die Straße gelaufen. Und hast du da auch Musik gemacht? Nee, ich bin über die Straße gelaufen, bin angesprochen worden, hab Musik gemacht, war mit der ersten Scheibe 1979. Man wird nicht angesprochen auf der Straße in den USA. Doch, die Amerikaner sind völlig anders gelagert, als wir es in Deutschland sind. Dann hast du auf der Straße gesungen. Wenn du eine gewisse Optik hast, dann muss ich natürlich, ich erwarte jetzt, dass du mich danach fragst. Wenn du eine gewisse Optik hast, ja. Dann wirst du befallen. You're an actor? Ja, bei dir würden sie natürlich auch fragen. You're an actor? Dann sagst du no. Ist das wirklich so? Wir haben dich einfach irgendwelche Leute angesprochen, die aus dem Geschäft kamen? Und ganz intensiv war es, ich weiß nicht, ob man dich an das Thriller-Video, kannst du dich noch an das erinnern? Ja, natürlich. Dieses Mädel, was da drin vorkam, in dem Prolog. Ja. Ja? Dieses Mädel habe ich kennengelernt, eine Farbige, mit der war ich essen. Mhm. Am Sunset, das ist richtig kitschig, wie sie sind, Sunset Boulevard im Old World. Mhm. Gegenüber von Spargos, wie auch immer. Leute, die sich in Los Angeles auskennen, wissen, was ich meine. Baut sich auf einmal ein Typ vor uns auf. Wir sitzen erst, weil sie war ja bekannt. Mhm. Und macht eine Pantomime, irgendeine Pantomime. Aber super. Ja. Ich dachte, hey, wait a minute, das fehlt vom Laden. Ich sage, hey, great, thank you. Ja. Gib dem Applaus. Sagte, er hat genau das auch gefragt. You're an actor? Ich sage, no, ich kann ja diese Fragen schon. Ja. You're a singer? Ich sage, ja. What are you singing? Ich sage, oh shit, bullshit. Ja. Dann sagt er, gib dir mir die Karte und sagt, wenn du nur halb so gut singst, wie du aussiehst, dann komm morgen in mein Office. Vice President Tom LaMotta, farbigen Label. Bin ich reingekommen am nächsten Tag, saß ich gleich gegenüber dem Lawyer, dem Juristen von Stevie Wonder. Sagt, oh, das ist ja unglaublich. Das ist you're ja German, you're the, I heard of you. Das ist ja wie im Film. Ja, ist wie im Film. Dann hast du eine Platte gemacht. Dann habe ich eine Platte gemacht. Wie ist die Platte gelaufen? Ich war bis auf 52 in den Verkaufscharts. Was nicht schlecht ist. Es war der Daumen schon drin im Business. Ja. In den Verkaufsstarts auch von 79 auf 80, genau in dem Wechsel der Jahre, unter J.D. Drews, J.D. Drews, als ich mit Stefan Raab in Los Angeles war, um das Video zu machen, und die sagten, Mr. Drews, da hat er sich fast auf den Boden gelegt mit mir. Warum bist du zurückgegangen, zurückgekommen nach Deutschland? Ja, das war beruflich mein größter Fehler. Mhm. Weil ich hatte vier Hits am Block hier, ich hätte eine Karriere machen können, die mich hätte Hallen füllen lassen, weil ich hatte alle Angebote, die Hallen zu machen, ich hätte sie auch gefüllt. Mhm. Ich bin einfach abgehauen, sang- und klanglos, weil ich nicht ertragen konnte, so in dieses Fahrwasser reinzufahren, dass ich jetzt wirklich, ach, der Schlager, ist es, ich konnte es nicht mehr ertragen. Mhm. Ja, da war ich neurotisch. Nichts gegen Schlager, um Gottes Willen. Dieter Dober Sechs hat dieser Jürgen. Aber trotzdem mal die Frage, warum zurückgegangen nach Deutschland? Ja. aus privaten Gründen. Mich hat eine Frau verlassen. Und ich meine, die Corinna, die ich damals geheiratet habe, die immer noch Corinna Dreves heißt. Mhm. Und die lebt, die war mit dir in den USA damals? Ja, sie ging mal offen, also immer back and forth, ja, immer zurück, hin und zurück. Und ja, die hat mir einfach, und ich kannte das bis dato noch nicht, was es heißt, nicht, dass ich jetzt mich mit brüsten möchte und mir auf die Schulter hauen will, weiß Gott nicht, um Gottes Willen. Mhm. Ich war noch nie von einer Frau verlassen worden, es ist einfach so. Da warst du wie alt, als du verlassen wurdest? Da muss ich so 33 gewesen sein, 32, da ich mal ein bisschen jünger aussah, bin ich da ja so gut angekommen. Und das hat dich so runtergehauen, dass ich du... Ich war fix und fertig, in die Heimat wieder wolltest, oder? Nee, ich bin ihr nachgefolgt. Ach so. Ich bin ihr nachgefolgt, bin dann aber immer wieder rüber, hatte eine Gruppe, ich habe die Gruppe hängen lassen, ich habe alles hängen. Ich habe nicht gewusst, dass ich diese Wesensart habe. Warum weil hat sie dich verlassen? Das ist ein schweres Thema, gerade dieses Thema ist ein schweres Thema, deswegen, weil mein Sohn da dran hängt. Das ist mit deinem gemeinsamen Sohn Fabian. Ja, mit meinem Sohn Fabian und ich habe im Augenblick keinen Kontakt mehr. Das würde fix den Rahmen sprengen. Nicht, dass ich darüber nicht reden will. Mhm. Aber das hat wieder mit meinem Sohn was zu tun und da komme ich im Augenblick sehr, sehr schlecht mit zurecht. Das ist das einzige schwarze Thema, worüber ich nicht so gerne reden möchte. Aber ich sage nur eines. Für mich hat sich die Sache so dargestellt, das ist jetzt wirklich herbös. Nee, wenn du nicht... Das ist nur eines. Mhm. Für mich stellte sich das so dar. Es mag sein, dass ich ihr Unrecht tue. Ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gütig, würde ich sagen. Dass sie eigentlich mehr auf Party steht. Ach so. Und ich war da ein Nobody, logischerweise. Ja. Und da habe ich mich fast nur mit meinen Musikerkollegen, und ich hatte gute Leute am Start, die auch bekannt waren, in die Studios rumgetrieben. Und das komponiert. Und das war ihr zu wenig. No Party. Und sie wollte den Star in Deutschland haben? Irgendwie ja, jedenfalls den Star, sie hat mich, glaube ich, geliebt als Mensch. Ja, ja auf Schlager stand die genauso wenig wie ich. Aber es war immer was los, wenn ich irgendwo auftrat. Also kann man sagen, dass so die Mitte der 80er Jahre für dich eine sehr schwere Zeit war, sowohl privat als auch beruflich. Das Riesenloch, ich habe eigentlich, man sagt ja so schön, um jetzt bei diesen Amerikanismen zu bleiben, they never come back, sie kommen nie wieder zurück. Mhm. Und das wäre für mich normalerweise so gewesen. Wie schade, dass du keinen Kontakt zu deinem Sohn hast. Ich hoffe ihn wieder jetzt zu kriegen. Es liegt an mir, er hat mich zweimal mit Rechtsanwaltsschreiben aufgefordert, Unterhalt zu zahlen, den ich am Ende freiwillig sogar viel mehr gezahlt habe, als ich hätte müssen. Er wusste es zum Teil nicht, was ich gezahlt habe und. Und er sitzt im Bahn mit ein bisschen so in dieser Schere, in dem Einflussbereich auch von meiner ehemaligen Frau. Das ist es jetzt im Groben. Ja. Im Detail könnte ich das alles beweisen und so weiter. Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Weiß ich nicht, vom Dreivierteljahr. Achso, das doch, das schon. Mhm. Oder vielleicht von mir. Ich hatte in meinem Haus noch gelebt, als ich noch in München lebte. Ja. Mhm. Ich habe das ganze Haus zur Verfügung gestellt, weil ich hier schon in Nordrhein-Westfalen hauptsächlich lebte. Das ist ein Thema, was ich nicht mag, weil es noch so in der Schwebe ist. Okay, dann reden wir jetzt weiter mit der Monika. Monika ist 37. Hallo Monika. Monika! Ja, hallo. Du musst unbedingt den Fernseher ganz leise stellen, sonst geht das nicht. Ja, Moment. Sonst werden wir hier verrückt. Ja? Ja. Deine Frage. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar ist das, ich habe vor ein paar Monaten mal gesehen, Reality-Show, Jürgen und seine Familie. Ja, auf RTL 2, ne? Ist das ja, ich weiß jetzt, ich merke mir die Sender ja nur alle nicht. Ja, RTL 2. Aber würde er das ja auch in Deutschland machen? Also hat er keine Angst, dass seine Tochter erkannt wird und also die Privatsphäre, dass die geschützt ist? Du hast es doch in Deutschland. Ich war als Mutter. Du hast völlig recht, was ist. Ich habe es in Deutschland gemacht übrigens. Du hast völlig recht, aber da gibt es nur zwei Alternativen. Entweder machst du es wie Michael Jackson, und ich habe übrigens, das sage ich jetzt auch nicht, weil ich hiermit irgendwie auffallen will, ich habe zwei Morddrohungen bekommen, alles anhängig bei der Kripo, Staatsanwaltschaft und so weiter. Wortwahl mit meiner Mutter ist eine Riesensache anhängig, meine Mutter ist ein Pflegefall, Stufe 2 schon, und ich kümmere mich um meine Mutter, ich habe die Pflegschaft bekommen. Das nur nebenbei. Warum habe ich die Reality-Sache gemacht? Um zu zeigen, was ich auch hier, deswegen habe ich dir gesagt, ich möchte das Benjamin gar nicht so gerne mitnehmen. Mhm. Ich möchte hier nicht eine Show machen, sondern ich möchte eigentlich Jürgen Dreves, ich fühle mich als Jürgen Dreves eingeladen, nicht als König von Mallorca. Mhm. Und ich wollte in dieser Reality-Show Folgendes machen, dass ich zuerst noch ein bisschen den König von Mallorca spiele, um nachher das abzusetzen und sagen, und so ist Jürgen Dreves eigentlich wirklich. So, aber jetzt mit der Tochter. Wir vergessen die Tochter nicht. Wollen die Leute überhaupt diesen anderen Jürgen Dreves sehen? Sind die nicht nur scharf drauf auf den König von Mallorca? Nein, das interessiert die unheimlich. Ja, ich ja. Du ja. Ja. Ah, ja. Okay, die Tochter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich merke es gerade bei Jugendlichen. Die finden das toll, weil sie merken, ich bin nicht der, der ich gebe, sondern ich mache Ich mach einfach, ich verarsche mich selber. Ja. Das heißt, man kann es auch netter sagen. Ja, ja, ich Selbstironie und okay, die Tochter. So. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Bekannt bin ich. Ich habe einen Bekanntheitsgrad, der ist groß. Ich habe nie eine Karriere gemacht, würde ich sagen, aber ich bin bekannt. Du bist irre bekannt. Ja, bin sehr bekannt. Ja. Meine Tochter rauszukriegen, wer ist die Tochter von Drews? Very easy. Sehr leicht. Mhm. Das heißt, sie zu verstecken, lohnt sich gar nicht. Du machst das wie Michael Jackson. Immer nur Security rum, die immer so ein Tuch vor dir, das ist kein kindergerechtes Erziehen und du gibst sie gleich weg. Mhm. Deswegen habe ich mir gesagt, je bekannter sie wird, desto einfacher ist es, aufzuspüren, wo ist sie? Weil sie wird erkannt. Wenn bei uns... Aber für das Kind ist das so schlimm, wenn es so bekannt ist schon. Überhaupt nicht. Nein? Überhaupt hat das Kind eine normale Kindheit? Überhaupt nicht. Also die hat eine ganz normale Kindheit und Ramona achtet da ganz schwer drauf. Mhm. Bei uns, Ramona ist eine absolute Pragmatikerin, auch wenn man vielleicht auch anderes denkt, auch sie habe ich in ein Image hineingebracht, weil ich polarisiert habe. Das ist alles ein Thema, ich könnte bis morgen reden. Weißt du, das kann man sicher so sehen, aber man könnte ja auch sagen, eigentlich darf man über den Kopf des Kindes das nicht hinweg entscheiden, weil sie es ja noch nicht entscheiden kann. Doch. Aber du hast es ja entschieden. Doch, sie kann es entscheiden, da kennst du unsere Tochter nicht. Ah. Unsere Tochter, kann sie das denn schon so einschätzen? Was für ein... Wir waren zum Beispiel in Berlin, Müller Stahl. Ja, große Schauspieler, ja. Armin Müller Stahl. Armin Müller Stahl. Mhm. Macht einen Film, der jetzt gerade, ich habe gerade auch gelesen, dass er jetzt auch gemacht wird. Und Julina hat mal ein Casting mitgemacht. Mhm. Das haben wir aber nur gemacht, weil sich das gerade ergab, für RTL kann man ja sagen, haben wir was gemacht. Mhm. Und die sagen, lass die doch mal zu so einer Casting-Agentur gehen. Wir wollten die nicht ins Casting bringen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, das machen wir so, wie wir es immer machen. Die Eltern bleiben da. Und dann kamen die zurück und sagten, was haben sie denn wieder? Hat die Schauspielerin recht gehabt? Die kann auf Kommando weinen, das wussten wir selber nicht. Mhm. Und dann sagten die, würdest du denn gerne sowas machen? Sagt die Kleine, ja. Die sagt aber auch, wenn du jetzt kommen würdest, mit der, du, Jürgen, ja. Domian, mit dem Kamerateam, sonst lassen wir weg. Und wenn sie keine Lust hat, sagt sie nein. Okay, mach ich nicht. Monika. Das heißt, sie hat ihren eigenen Willen. Bist du zufrieden mit der Antwort? Ja, aber ich wollte Jürgen auch noch was sagen. Bitte. Je älter er wird, umso pratischer wird er. Ja, das ist doch sehr nett, sehr sympathisch. Liebe Monika, danke für den Anruf. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Ich muss unbedingt mit dir noch über die ZDF-Hitparade sprechen. Bitte, du musst es mir sagen. Du musst mir jetzt. Wart ihr damals sehr aufgeregt vor diesem Auftritt? Wir? Du? Ich habe mit der Schlager-Equipe damals wenig zu tun gehabt. Ich war immer der Exot. Die kommt von Les Humphreys Singers. Das weiß ja viel. Kennst du noch Mama? Ich kenne sie. Warst du noch gar nicht geboren? Ich kenne sie. Nein, ich kenne Les Humphreys Singers. Sind heute etwas vergessen. Ja, waren 12 Sängers, 12 Nationen, nur Englisch. Und du bist ja von ganz Europa auf. Nach den Les Humphreys Singers in diese Solo-Karriere gegangen. Und deswegen war ich ein Exot. Und deswegen habe ich mit den anderen, die sich, ich muss sagen, ich habe selten so viel Starrummel gesehen wie bei der ZDF-Parade. Gab es da viel Neid? Die haben sich geriert. Neid und Missgunst untereinander? Soll es gegeben haben. Ich habe mich da mal rausgehalten. Wie auch bei den Humphreys-Singers habe ich mich rausgehalten. Ich habe das alles. Ich bin ein Einzelgänger. Ja. Und ich bin kein geselliger Typ. Der Heck war wahrscheinlich euer Gott, oder? Meiner nicht. Zu Anfang. Es war ein Feindbild. Ah. Das wusste er auch, weil ich es auch schon mal gesagt hatte. Eine freche Klappe habe ich immer gehabt als Angsthase. Ja? Und dann auf einmal gingen wir aufeinander zu. Und dieser Mann hat ein riesengroßes Herz. Es ist ein Riesentyp privat. Wie ich. Er ist ja in bestimmten Bereichen nicht beliebt, ne, bei jungen Leuten. Ja, ich wollte gerade eines sagen, das hätte ich jetzt dir schon aus dem Mund genommen. Aber gut, dass du mich unterbrichst. Beruflich beschimpft er mich genauso, wie ich ihn nicht beschimpfe. Das gebührt mir einfach der Respekt vor diesem Mann, dass ich das nicht täte. Aber wir standen mal voreinander, das war vor 2 Jahren. Und da hatte er sein Fest gerade gefeiert, da stand wir voreinander und sagte, was du hier Mist machst. Aber er darf mit mir so reden. Das finde ich auch gut, dass er das tut. Mhm. Weil er fühlt sich mir gegenüber auch so ein bisschen verantwortlich. Diese Vaterfigur ist das auch mir gegenüber. Gibt es Freunde? Was du wieder für einen Mist machst und so weiter und so fort und mich richtig runter, weil er mit dem König von Mallorca. Wir sind zu Ende. Ja, wir sind gleich zu Ende. Und da habe ich immer nur gesagt, was das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist doch nur, wenn wir beide mal aufhören zu arbeiten und dann voneinander stehen, ob wir uns melden und ich. Er sagte, ich liebe dich, Kerlchen. Ja. Rede denn. Das war ich dich auch. Unsere Sendung geht zu Ende. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Gibt es eigentlich einen beruflichen Traum noch bei dir? Wenn ich nochmal geboren werden würde und wüsste, ich mache Musik, dann möchte ich wie Bryan Adams singen können und so eine Karriere machen. Das finde ich ehrlich, das finde ich bodenständig und das finde ich toll. Und das Privatleben hinten anstellen. Super. Ich danke dir herzlich, dass du da warst. Ich wünsche dir, deiner Familie alles Gute, schöne Weihnachten. Und im Hintergrund hören wir deine neue Single. Die heißt Flying Through the Air. Ne? Alles Gute. Und euch danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns nächste Woche in der Nacht wieder. Und am Samstag, die Samstagssendung, gibt es wegen der Weihnachtspause erst wieder am 22.01. Alles Gute bis dahin und macht's gut. Tschüss. Das war 1 Live Domian vom letzten Samstag. Domian Live gibt's wieder morgen Nacht um 1 Uhr.